deinem Weg fiel die Stimme aus. Und jetzt beklagst du dich über mangelhafte Kommunikation. Doch geh nicht weg, du knackst den Zugang kurz schon noch. Vielleicht solltest du singen, oder wir gehen Radfahren oder Turm springen. Denn wenn man erschöpft ist, ist es schön, wenn du da bist. Je mehr sehe ich die Aufmerksamkeit zu mir dreht, geht die Schleuse zu, obwohl ich selber nicht verstehe. Ich möchte mit lachen, mit singen und auch schreien. Ich möchte so gerne Teil einer sein. Und jetzt beklagst du dich über mangelhafte Kommunikation. Doch geh nicht weg, du knackst den Zugangscode schon noch. Vielleicht solltest du singen, oder wir gehen Radfahren oder Turm sprengen. Denn wenn man erschöpft ist, ist es schön, wenn du da bist. Für dich würde ich in die Bresche springen, den Rest der Augenblicke mit dir verbringen. Komm, lass uns sehen, was der andere so macht. Und bitte lach, bitte lach. Mangelhafte Kommunikation. Doch geh nicht weg, du knackst den Zugangscode schon noch. Vielleicht solltest du singen, oder wir gehen Radfahren oder Turm springen. Denn wenn man erschöpft ist, ist es schön, wenn du da bist. Für dich würde ich in die Bresche springen, der Augenblicke mit dir verbringen. Komm, lass uns sehen, was der andere so macht. Und bitte lach, und bitte lach, und bitte lach.